Hallo, liebes Team der goldenen Zehen. Hier ist das Versuchslabor und natürlich schicke ich euch einen Gruß zur Sendung Nummer 25. Ich habe mir natürlich was überlegt. Das ist bestimmt jetzt der super Einfall schlechthin, den wahrscheinlich auch niemand sonst gehabt hat. Ich schicke euch eine kleine Liste. Und zwar meine Top 3 eurer Folgen. Fangen wir an auf Platz Nummer 3, die Folge 2. Die schlimmsten Ohrwürmer. Habe ich noch lange im Ohr gehabt. Und auf dem Platz Nummer 2, die Folge 19, die ungelösten Kriminalfälle. Und das nicht nur, weil wir ein Stück weit dran beteiligt waren. Und natürlich gibt es für mich die absolute Hammerfolge. Und zwar ist das eure Folge 21. Das sind die Podcast-Floskeln. Ich habe mich sowas von weggeschmissen. Und ja, ich glaube, das ist sogar eine Folge, die kann man immer mal wieder anhören, um sich selbst auch dran zu erinnern, was man genau eigentlich nicht mehr sagen wollte in so einem Podcast. Aber gut, ich schweife ab und vielleicht hört ihr mich jetzt auch gar nicht mehr. Und kommen wir zurück zum Thema. Alles Gute, viel Spaß weiterhin. Ich freue mich auf neue Folgen. Der Klaus, servus.